13 Jahre im persönlichen Dienst bei Adolf Hitler. In München angelangt, ging ich, noch müde von der Fahrt, langsam mit meinem Gepäck durch den hohen Schnee in Richtung Brienner Straße. Ich fragte nach dem braunen Haus. Ein Passant erklärte mir den Weg. Dort meldete ich mich im Büro Rudolf Hess. Man erklärte mir, ich würde bereits bei der Firma Daimler-Benz in der Dachauer Straße erwartet. Eine Taxe brachte mich an die angegebene Adresse, wo ich von Herrn Schreck, dem persönlichen Fahrer und Begleiter Adolf Hitlers, in Empfang genommen wurde. Er begrüßte mich sehr kameradschaftlich und begann sofort, Fragen über das Kraftfahrwesen an mich zu richten. Als erstes wollte er von mir wissen, ob ich schon mal einen 6-Liter Mercedes-Kompressorwagen gefahren hätte. Ich musste dieses verneinen. Darauf ging er mit mir und einigen anderen Herren seiner Begleitung in eine Garage, wo er mir einen 6- bis 8-sitzigen offenen Tourenwagen zeigte. Der Anblick dieses Fahrzeugs erregte meine größte Bewunderung. Ich hatte noch nie einen derartigen Wagen gesehen. Herr Schreck erklärte mir die technischen Daten dieses riesigen Mercedes. Er zeigte mir den Motor und alle für mich wichtigen Einzelheiten. Da ich körperlich für einen solchen Wagen zu klein war, wurden Decken untergelegt und der Sitz wurde so für mich verändert, dass ich eine bessere Übersicht beim Fahren hatte. Ich musste das Fahrzeug selbst aus der Garage herausbringen und durfte mir dann nochmals die Maschine genauer ansehen und Ölstand sowie Wasser prüfen. Inzwischen war die Umgebung des Herrn Schreck auf 7 Herren angewachsen. Sie alle stiegen ein. Ich setzte mich ans Steuer und fuhr erstmalig einen solchen Riesenwagen nach Berlin. Hier wurde ich Adolf Hitler nochmals vorgestellt. Diesmal nahm die Unterhaltung, die er mit mir führte, einen wesentlich persönlicheren Charakter an. Er erkundigte sich sehr genau nach meinen familiären Verhältnissen und wollte alles bis zum kleinsten Detail aus meinem Leben und meiner bisherigen Arbeit wissen. In dieser Stunde fand ich das starke persönliche Vertrauensverhältnis zu ihm, das mich in den langen Jahren, in denen ich in ständiger Gemeinschaft mit ihm war, nie verließ. Der Kampf um die Reichspräsidentenwahl begann. Ich fuhr den Gästewagen. Jeden Tag wurden riesige Strecken zurückgelegt. Stets trafen wir pünktlich in den Städten und Ortschaften ein, wo Hitler seine Reden hielt. Kaum hatte er eine Ansprache beendet, ging die Fahrt weiter. Ich beneidete Herrn Schreck und war glücklich, wenn ich einmal gelegentlich an seine Stelle treten durfte. Hitler blieb auch nach den größten Anstrengungen während der Fahrt immer munter und plauderte mit dem Fahrer. Eine seiner Eigenarten war, während der Fahrt dem Mann am Steuer das Essen selbst zu bereiten, damit er nicht vor Ermüdung einschlief. Die Autokarte auf den Knien legte Hitler selbst alle Fahrstrecken fest. Er teilte die Zeiten ein, um stets pünktlich einzutreffen. Die Aufgabe des Fahrers bestand nur darin, sicher zu fahren und die Zeiten genau einzuhalten. Nachdem wir bereits mehrere Wahlreden in Norddeutschland hinter uns hatten, trafen wir, von Hamburg kommend, wieder in Berlin ein. Hier hatte sich Herr Schreck eine Fleischvergiftung zugezogen. Hermann Göring, der damals Hitler meistens auf seinen Fahrten begleitete, musste sich am nächsten Tag an das Steuer setzen. Gegen Abend trafen wir in Stettin ein. Bevor Hitler ins Hotel ging, erhielt ich von ihm den Auftrag, mich mit seinem eigenen Wagen genau vertraut zu machen, da ich Hermann Göring ablösen und ihn noch in der gleichen Nacht nach Landsberg an der Warte fahren müsse. Zwischen 2 und 3 Uhr nachts rollte unser Wagen Kolonne ab. In den frühen Morgenstunden trafen wir auf Schloss Liebenhof ein, wo wir auf das Herzlichste empfangen wurden. Hitler entschuldigte sich und begab sich sofort in das ihm zur Verfügung gestellte Zimmer, um auszuruhen. Wir aber, die persönliche Begleitung und einige Gäste, wurden überreichlich bewirtet. Ich möchte bei dieser Gelegenheit bemerken, dass Hitler vor 1932 nie an einem größeren Essen teilgenommen hatte. Auch nach der Übernahme der Staatsgeschäfte durch ihn lebte er sehr bescheiden und trank grundsätzlich keinen Alkohol. In Ausnahmefällen gestattete er sich ein Glas Magenbitter als Mittel gegen Magenbeschwerden, die er sich im Ersten Weltkrieg durch eine Gasvergiftung zugezogen hatte. Der Wahlkampf ging zu Ende. Tief beeindruckt von den Erlebnissen kehrten wir wieder nach München zurück. 12.000 Kilometer lagen hinter uns. Eine Strecke, die ich später in so kurzer Zeit nie wieder erreichen sollte. Nach der Ankunft in München teilte mir der inzwischen wieder genesene Schreck mit, dass dieser Wahlkampf meine Probefahrt gewesen wäre. Hitler habe sich ihm gegenüber geäußert, dass ihm meine Fahreigenschaften zusagten. Meine neue Aufgabe würde es sein, Hitler in München und Umgebung zu fahren. Im Übrigen würde ich bei größeren Reisen der Fahrer des Gästewagens bleiben. Im Jahre 1932 habe ich über 120.000 Kilometer zurückgelegt. Tag und Nacht waren wir durch alle Gaue Deutschlands auf Fahrt. Viele schöne Erlebnisse haben mich auf diesen Reisen bereichert. Nie hatte ich das Gefühl, mit einem Chef auf Reisen zu sein, sondern eher mit einem älteren väterlichen Freund. Über politische Probleme unterhielt sich Adolf Hitler kaum mit mir. Aber mit allen meinen persönlichen Sorgen und Nöten konnte und sollte ich zu ihm kommen. Für alles hatte er Verständnis und ein offenes Ohr. Stets war er darauf bedacht, dass wir Männer am Steuer unterwegs auf das Beste untergebracht und gut verpflegt wurden. Immer wieder betonte er: Meine Fahrer und meine Flieger sind meine besten Freunde. Diese Männern vertraue ich mein Leben an. Wieder begann ein neuer Wahlkampf. In 14 Tagen musste Hitler ungefähr 50 Mal sprechen. Immer häufiger gingen die Reisen kreuz und quer durch Deutschland. Um bei größeren Entfernungen möglichst schnell zu der nächsten Kundgebung zu gelangen, wurden zum ersten Mal Flugzeuge in Anspruch genommen. Die ständigen großen Autofahrten beanspruchten Julius Schreck über das ertragbare Maß. So wurde Deutschland in zwei Fahrgebiete aufgeteilt. Schreck übernahm für den Nordwesten die persönliche Begleitung, während ich das übrige Deutschland zugewiesen bekam. So vergingen die Jahre. Auch nachdem Adolf Hitler Reichskanzler geworden war, änderte sich an meiner Stellung bei ihm nichts. Auf allen Fahrten im In- und Ausland, im Flugzeug, in der Bahn oder auf dem Schiff war ich bei ihm. Wenn ich nicht den Wagen fuhr, durfte ich als sein persönlicher Gast in seiner Nähe bleiben. Am Morgen des 16. Mai 1936 wurde ich in die Wohnung Adolf Hitlers am Prinzregentenplatz in München bestellt. Sichtbar traurig und innerlich erregt traf ich ihn an. Mit wenigen Worten teilte er mir den plötzlichen Tod seines langjährigen treuen Begleiters Julius Schreck mit. Mit sofortiger Wirkung ernannte mich zu Schrecks Nachfolger. Gleichzeitig wurde ich zum Chef des Kraftfahrwesens beim Führer ernannt und zum SS-Sturmbannführer befördert. Alle Rechten und Pflichten meines Vorgängers wurden mir übertragen. Auch mich hatte der plötzliche Tod Julius Schrecks tief bewegt. Er war mir vom ersten Tage an mit herzlicher Kameradschaft begegnet und ich hatte ihm viel zu verdanken. Von seiner Krankheit, die ihn auf einer Fahrt von Berlin nach München befiel, hatte ich nichts gewusst. Sofort nach seiner Ankunft in München hatte man ihn mit einer schweren Gehirnhautentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er kurz nachher verstarb. So hatte mir das Schicksal keine Gelegenheit mehr gegeben, von ihm Abschied zu nehmen. Für mich selbst begannen nun die anstrengenden und für meine Jugend besonders verantwortungsvolle Zeit. Stets und ständig hatte ich zur Verfügung zu stehen. Ich kannte fast keine Freizeit mehr. Immer größer wurden die Anforderungen, die an mich herantraten. Es mussten neue Fahrzeuge gebaut werden, die Garagen wurden zu klein, Monteure und anderes Personal war einzustellen, dazu kam die Erledigung des Schriftverkehrs, den ich nach Dienstschluss bis tief in die Nacht zu bewältigen hatte. Adolf Hitler brachte mir großes persönliches Vertrauen entgegen. Er verlangte aber auch, dass seine Anordnungen auf das genaueste termingerecht erfüllt wurden. Für mich, jungen Menschen, war gerade dieses Vertrauen natürlich ein besonderer Ansporn für meinen Ehrgeiz. Meine persönlichste Freude war stets, mich um die im Bau befindlichen neuen Wagen zu kümmern. Es wurde unter meiner Aufsicht und in enger Zusammenarbeit zwischen mir und dem Daimler-Benz-Werken nicht nur die bekannten Führerwagen gebaut, sondern auch Geländewagen für Manöver, die später für Bergfahrten eingesetzt wurden und die sich auch im Kriege gut bewähren sollten. Einmal stellte ich der Bergwacht Berchtesgaden auf Anordnung Adolf Hitlers für die Rettungsaktion zweier im Watzmann verstiegener Bergsteiger einen Versuchswagen der Firma Daimler-Benz zur Verfügung. Nur durch den Einsatz dieses Wagens war die Rettung der Verstiegenen möglich. Aufgrund dieses Erfolges wurden weitere Wagen dieses Types gebaut und der Bergwacht übergeben. Sonderfahrzeuge mit Spezialkarosserie als Geschenk des Chefs an ausländische Staatsführer waren unter meiner Aufsicht ständig im Bau. Immer wieder musste ich das Werk besuchen, um die Herstellung zu kontrollieren, damit alle Sonderangaben Berücksichtigung fanden. Nur selten hatte ich länger als einen Tag Zeit dafür. So musste ich immer wieder die Nacht zu Hilfe nehmen, um mit meinen anderen Arbeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Hitler verlangte stets Berichte über den Fortschritt der Wagenanfertigungen, wie er sich überhaupt für alle technischen Dinge und Neuheiten ganz besonders interessierte. Bei einer günstigen Gelegenheit machte ich den Vorschlag, doch einmal einen gepanzerten Wagen für sich bauen zu lassen. Er lehnte diesen Gedanken sofort ab. Von Seiten des deutschen Volkes bestünde keine Gefahr für sein Leben. Auch von ausländischen Mächten würde wohl kaum ein Attentat versucht werden. Er sei davon überzeugt, dass das Ausland wisse, wie sehr es ihn noch zum Aufbau Europas brauche. Für mich selbst überrascht brach der Krieg aus. Ich war als Chef des Kraftfahrwesens beim Führer, in keiner Weise darauf vorbereitet. Nun dachte ich Tag und Nacht an den gepanzerten Wagen. Nach der früheren Ablehnung Adolf Hitlers ließ sich 1939 zunächst auf eigene Verantwortung einen offenen gepanzerten Wagen bauen, der sonst in keiner Weise von den bisher verwendeten Fahrzeugen abwich. Bei einer Rücksprache mit Martin Bormann, der für die Finanzierung des Wagenparks zuständig war, lehnte auch dieser die Bezahlung meines gepanzerten Fahrzeuges ab, da ihm bekannt war, dass Adolf Hitler eine Panzerung für unnötig hielt. So war ich gezwungen, mich auch nach finanzkräftigen Freunden umzusehen, damit der fertiggestellte Wagen auch bezahlt werden konnte. Am 8. November 1939 war in Bürger Paul Keller in München ein Attentat auf Adolf Hitler verübt worden. Dadurch bot sich mir endlich die Gelegenheit, meinen Chef von der Existenz meines Panzerwagens zu unterrichten. Auf der Fahrt vom Anhalter Bahnhof in Berlin zur Reichskanzlei erreichte ich, dass er sich den neuen Wagen wenigstens einmal ansehen wollte. In der Reichskanzlei angekommen, ließ sich sofort das neue Fahrzeug in der Vorhalle auffahren. Sehr befriedigt betrachtete Hitler den Wagen, während ich ihm die Stärke der Panzerung ausführlich erklärte. Die Scheiben bestanden aus einem 45 mm Mehrschichtenglas, die Seitenpanzerung aus 3,5 bis 4 mm spezial gehärteten Panzerplatten, während der Boden des Fahrzeugs mit 9 bis 11 mm starken Platten den Wagen von unten gegen Minen oder Bomben schützte. Die Sicherung des Wagens reichte also gegen alle Handfeuerwaffen und gegen Sprengladungen von rund 500 Gramm Dynamit. Ich werde in Zukunft nur noch diesen Wagen fahren, denn ich weiß nicht, welcher Idiot mir noch einmal eine Bombe vor den Wagen wirft, äußerte sich Hitler wörtlich mit einem Lächeln zu Bormann. Jetzt sah sich Bormann veranlasst, meinen Wagen nachträglich zu bezahlen. Kurze Zeit darauf unternahm ich mit Hitler in einem Volkswagen eine nächtliche Fahrt durch die Reichshauptstadt ohne jegliche Begleitung. Der Chef liebte es, derartige Nachtfahrten zu unternehmen, da er so am besten unbehelligt vom Verkehr die bauliche Gestaltung Berlins beobachten und überprüfen konnte. Es kann und darf nicht die Aufgabe dieses meines Erinnerungsbuches sein, mich mit politischen Fragen zu befassen. Und doch ist mir die Unterhaltung dieser Nacht unvergessen geblieben. Als wir an dem Bau befindlichen Haus des Fremdenverkehrs an der Potsdamer Brücke hielten, meinte er zu mir: Wie traurig ist es, dass dieser Krieg gekommen ist. Berlin und viele andere Städte dieses Reiches wären in wenigen Jahren neu gestaltet worden. Mein neuer Panzerwagen hatte den Chef begeistert. Ich wurde sofort beauftragt, noch einige solcher Wagen in Auftrag zu geben. Ich empfand es als eine besondere Anerkennung, dass mir später die Ehre zuteil wurde, solche Fahrzeuge persönlich verschiedene Staatsoberhäupten als Geschenk zu überbringen. So übergab ich im Dezember 1941 dem Marschall von Finnland, Freiherr von Mannerheim, einen gepanzerten offenen Reisewagen vom Typ Daimler-Benz 150. Während meines Aufenthalts in Finnland wurde mir die schlechte Ernährungslage der finnischen Bevölkerung offenbar. Nach meiner Rückkehr ins Führerhauptquartier in Rastenburg, Ostpreußen, machte ich den Reichskanzler auf die schlechte Lebensmittelversorgung Finnlands aufmerksam. Er ordnete an, der finnischen Regierung 50.000 Tonnen Getreide zur Verfügung zu stellen. Zum 75-jährigen Geburtstag des finnischen Marschalls bekam ich unerwartet den Auftrag, 3 Geländefahrzeuge zu besorgen. In kürzester Frist gelang es mir, von der Firma Steyr die gewünschten Fahrzeuge zu bekommen. Die Wagen wurden in Stettin verladen und mit einem Transportschiff nach Finnland gebracht. Am Tage der Geburtstagsfeier des Marschall Mannerheims traf Adolf Hitler auf einem finnischen Feldflughafen ein. Ich führte die Geländewagen vor und Hitler übergab sie dem Marschall als Geschenk. Während der Staatsführer von Rumänien, Marschall Antonescu, mit einer schweren Grippe da niederlag, traf ich mit einer gepanzerten Limousine im Jahr 1942 in Bukarest ein. Über die deutsche Botschaft wurde der Marschall in Kenntnis gesetzt. Trotz seiner schweren Erkrankung nahm er am anderen Tage diesen gepanzerten Wagen als Geschenk Adolf Hitlers von mir entgegen. Die häufigen Besuche des König Boris von Bulgarien hier in Deutschland werden noch heute vielen in Erinnerung sein. Ich hatte das Glück, ihn nicht nur persönlich kennenzulernen, sondern auch seine besondere Wertschätzung zu genießen. Oft hat er mich eingeladen, ihn in Bulgarien zu besuchen. Leider hat mir mein dienstlicher Beanspruch niemals die Zeit gelassen, seiner Einladung zu folgen. So freute ich mich, als ich den Auftrag erhielt, auch dem bulgarischen König persönlich einen gepanzerten Wagen zu übergeben. Bei meiner Ankunft in Sofia erfuhr ich zu meinem größten Erschrecken auf der deutschen Gesandtschaft, dass der König Boris plötzlich schwer erkrankt sei. Er war von einer Bergtour stark erhitzt zurückgekehrt, hatte anschließend kalt gebraust und sich sofort in eine Besprechung begeben. Schon während der Konferenz zeigten sich Krankheitserscheinungen. Am nächsten Tage konnte er nicht mehr aufstehen und wenige Tage später starb er. Ich blieb noch eine Woche länger, bis zu seiner Beerdigung in Sofia. Einen Monat später übergab ich dem Bruder des Königs, Prinzregenten Kirill, den Wagen Adolf Hitlers. Es würde zu weit führen, wollte ich alle die heute verfemten oder verurteilten Staatsoberhäupter und führende politischen Persönlichkeiten jener Jahre aufzählen, denen ich Panzerwagen überbrachte. Quisling gehörte zu ihnen, ebenso wie der Staatsführer von Jugoslawien. Ob General Franco wohl noch den gepanzerten Wagen fährt, den ich mir einst zustellen ließ,